Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten startet wieder der Höllentrip auf unserer Raupe Sammy. Es geht wieder los, die Raupe beißt, die Raupe zankt. Sei mit dabei, steigt Nummer 1, setzt sich auf ihren Rücken, 3,95 Euro. Das ist ja wohl geschenkt für die 8 Runden, die wir hier fahren. Der Trip ohne Reue kann beginnen. Steig ein und sei dabei. Rummelplatz, hier sind die Spezies und tatsächlich kann ich einfach nur ich sein. Jetzt einfach nur ich, geh von Stand zu Stand. Ich glaub, ich spinne, ein Mann verkauft Hoffnung. Ich kaufe alles Nieten. Oh yeah. Ich im Spiel bedeutet Glück in der Liebe. Ich hab Schmetterlinge im Bauch und Hummeln im Arsch. Willst du die große Liebe erleben? Mit mir heute Nacht. Tritt mal näher, sei dabei, jedes Los gewinnt, keine Nieten, es regnet Flüchtlings und Kugelschreiber. Gewinne! Ich hab die Taschen voller Kürbisgeld, nen Mackie und ne riesenrosa Zuckerwatte. Sie passt zur Krawatte, ich imponier deiner Freundin, denn ich spiele mit dem Feuer. Zeug, check hier nen Ballon und bin ihr neuer Freund. Ich lasse mich für sie auf diesen Freefall ein. Mein Sack zieht sich zusammen, das muss Liebe sein. Im Abend rot auf Rauchenbahn, ich greif nach ihrer Hand. Sie zieht sie erst weg, doch dann schließt sich das Verdeck. Hey, schau dich an, fahr mit mir auf der Raupenbahn. Hey, du bist dran, fahr mit mir auf der Raupenbahn. Es steht rot in meinem Kalender, auf dem Marktplatz ist groß Kirmes, Tribal-Shirt, Glitzer, Baggies, weiße Waffe, los. Stürm den Misfit-T-Shirt-Contest an der Reibekuchenbude. Oh. Dann ist unsere Bier keine gute Idee, hier Streit zu suchen, Hurensohn. Hau den Lukas und der haut zurück, lässt dich in der Zuckerwatte liegen und ruft: Los, auf zum Glücksrad! Jetzt aber Autoscooter, der Flaum auf meiner Lippe ist enorm. Ich starb im Stehenfach ohne Ende, dafür mit einer Kippe hinterm Ohr. Raupenbahn, fahren ist wie ein Auto zu haben, nur cooler. Ich hab Zuckerwatte am Pullover, eine Wahnsinnsfahrt, die Leute kreischen. Ich schieße Luftgewehr und du gehst Pony reiten. Komm schon, Baby, ich lock dich mit dem Plüsch-Teddy und kauf dir einen Lollikop-Geschmack, doch sie will Cherry. Ja, Raupenbahn fahren macht riesen Spaß. Komm, ich spendier